Entfesselung, die slowenische Maus. Es kommt gelegentlich vor, dass jemand mich fragt, in welchem Buch ich gerade lese. So geschehen noch vor wenigen Wochen. Wie fast immer bei solchen Gelegenheiten zuckte ich erst ein wenig zusammen und griff dann bei der Beantwortung der Frage zu einem etwas faulen Trick, zugegeben, von dem ich hoffte, mein Gegenüber würde den nicht so ohne weiteres bemerken. Zunächst wiederholte ich seine Frage teilweise. In welchem Buch, murmelte ich. Und ergänzte die angefangene Frage dann um eine weitere. Meine Güte, sagte ich, wann war ich zuletzt eigentlich in einem Buchladen? Ich stutzte kurz und dann lieferte ich die Antwort gleich mit. Wahrheitsgemäß übrigens. Vor 3 Wochen, sagte ich. Ja, vor 3 Wochen war ich zuletzt in einem Buchladen. Dass mein Interesse dort ganz und gar nicht Büchern gegolten hatte, verschwieg ich meinem Gegenüber. Tatsächlich nämlich hatte ich mich auf der Straße befunden, als es urplötzlich wie aus Kübeln zu regnen begonnen hatte. So stark eben, dass ich mich bedenkenlos auch in eine Sparkasse oder eine Apotheke geflüchtet hätte, aber mir am nächsten war nun einmal ein Buchladen. Ich begrüßte den Inhaber dort, wir wechselten ein paar Worte miteinander und plötzlich befanden wir uns in einem Gespräch. Es war früh am Morgen, der Mann bot mir einen Kaffee an. Er verschwand in einem Hinterzimmer und kehrte kurz darauf mit 2 Tassen zurück. Ich hatte während seiner Abwesenheit begonnen, in einem Fach mit Landkarten herumzuwühlen, eine Karte hervorgezogen und sie bereits auseinandergefaltet. Ich bin zu Fuß unterwegs, erklärte ich, und schaue mal gerade nach dem Weg zum nächsten Ort. Ah, sagte der Ladeninhaber, zu Fuß. Ja, sagte ich, man kann da alles hinter sich lassen. Man ist jederzeit ungebunden, wenn Sie mich fragen, die beste Art auszubrechen. Ausbrechen können Sie auch mit Büchern, entgegnete der Mann. Mag sein, sagte ich. Wir begannen erneut ein Gespräch, in dem es nach meiner Erinnerung um Gottfried Benn, Charlotte Roach und Bertolt Brecht ging. Möglich, dass auch Goethe Erwähnung fand. Dann bemerkte ich, dass es aufgehört hatte zu regnen. So, ich breche mal aus, sagte ich und korrigierte mich umgehend. Nicht aus, auf. Ich breche mal auf, sagte ich. Wir verabschiedeten uns und wünschten uns einen guten Tag. Schweinedisco über Dörfer Fahrrad fahren, mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Ich hab mit Freunden gegen Zäune gepisst. Ich schwöre ein Gefühl, das du niemals vergisst. Wir standen auf dem Deich, wenn der Herbststurm kam. 100 Kilometer bis zur nächsten Autobahn, hier komm ich her. Hier bin ich geboren. Hier kommt ein Supermarkt auf 10 Personen, die in kaputten Ehen in 20 Häusern wohnen. Hier gibt es Restaurants, in die niemand geht, weil das Essen um 6 auf den Tischen steht. Hier gibt es Kühe auf den Weiden und Atomkraftwerke. Und Reden war noch niemals unsere stärkste Stärke. Haben hohe

Auf meinem Weg zum nächsten Ort passierte ich eine Weide, auf der sich ungewöhnlich viele Kühe befanden. So um die 80 Tiere mochten es sein. Nahezu alle von ihnen lagen träge im Gras. Ich weiß nicht genau, welcher Teufel mich ritt. Jedenfalls verlangsamte ich meinen Gang, blieb schließlich stehen und rief den Tieren zu: Mein Name ist Klaus Vier, ihr hört 1 live. Keins der Tiere zeigte auch nur die geringste Regung. Lediglich eine Kuh, die ihren Hintern mir zugewandt, ebenfalls im Gras lag, drehte ein ganz klein wenig den Kopf und starrte mich an, als wollte sie sagen: Komm mal runter, du Spinner. Ich wiederholte meine Durchsage. Hallo, rief ich, mein Name ist Klaus Vier, ihr hört 1 live. Eins der Tiere antwortete nun tatsächlich mit einem langgezogenen Mu. Das klang wie die Bitte an eins der anderen Tiere, irgendjemand möge dem Volltrottel, also mir, doch endlich nahelegen, das Maul zu halten und weiterzugehen. Doch erneut zeigte keins der anderen Viecher auch nur die geringste Regung, bis sich eine Kuh dann doch erhob und langsam in meine Richtung trabte. Vor dem Weidezaun, der uns beide trennte, blieb sie stehen und schaute mich an. »Du bist recht hübsch«, sagte ich. »Nur zu gern würde ich jetzt den Zaun zerschneiden und dich in die Freiheit führen, dir zum Ausbruch verhelfen, zur Entfesselung.« Kaum hatte ich das gesagt, vollführte das Tier einen ängstlichen Bocksprung, galoppierte davon in den hinteren Teil der Weide und ließ sich dort ermattet zu Boden fallen. »Eins live«, rief ich ein letztes Mal und wunderte mich, wie wenig Resonanz die Nennung dieses Sendernamens hier auf dieser Wiese auslöste. Dann ging ich weiter und an der nächsten Wegegabelung wäre ich völlig gedankenverloren fast in die falsche Richtung gelaufen. Ausbruch und Freiheit. Ständig nämlich schossen mir diese Begriffe durch den Kopf. Und plötzlich entsann ich mich des Autors Peter Weiß, dessen Theaterstück Der Turm ich vor Urzeiten einmal gelesen hatte. Im Mittelpunkt des Stücks ein Entfesselungskünstler und sein Drang nach Freiheit. Casimir's tractors, yellow and blue and green, they bob on the waves, standing on the beach. We've been hired to wave the sea breeze, ebbs from the bowls of the pipes of the fishermen farmers. Right at the wheel, in the stern, they're tilling the depths, they're leaving furrows in their wakes. Long ago, long, long ago. long ago, long, long ago, not so long ago. Fesselung, die slowenische Maus, Peter Weiß, der Turm. Nach meiner ausgesprochen losen Erinnerung tritt in einem Turm allabendlich ein Mann auf, der sich nach allen Regeln der Kunst zunächst verschnüren und binden lässt, um sich sodann aus eigener Kraft aller Fesseln zu entledigen. Als freier Mann verlässt er unter dem tobenden Applaus des Publikums die Bühne. Aber der Mann ist gefangen im Turm. Allabendlich unterliegt er dem Zwang zur Entfesselung. Es drängt ihn nach wirklicher Freiheit. Und so flieht er eines Nachts in aller Heimlichkeit aus dem Turm. Die Freiheit draußen aber langweilt ihn nach kurzer Zeit schon. Sie fühlt sich nicht gut an. Der Mann kehrt zurück in den Turm, entfesselt sich dort erneut und verlässt den Turm sodann nicht heimlich, sondern vor den Augen des Publikums und aller sonstigen Beteiligten. Ich war wohl noch ein Teenager, als ich dieses Stück von Peter Weiß las. Und ob ich es damals in seiner ganzen Tiefe und Tragweite verstand, sei einmal dahingestellt. Trotzdem, ich klopfte mein Leben unter dem Einfluss des Gelesenen ständig nach eventuellen Zwängen ab, versuchte mich zu entfesseln, wo immer es ging, und erging mich in Ausbruchsfantasien, abhauen von zu Hause. Udo Lindenberg kam etwa zu der Zeit mit diesem Lied heraus, Titel »Er wollte nach London«. Auch das die Geschichte eines Ausbruchsversuchs, der freilich scheiterte. Am Ende heißt es im Lied, nun macht er Meditation und lernt jetzt auch noch Saxophon. Ich überlegte fieberhaft, wie ich mich dem Fazit des Liedes persönlich entgegenstemmen könnte, doch ich fand keinen Weg, mit 30 Mark bis nach London zu kommen. Freunde von mir saßen mit ihrer Gitarre im Park und spielten dieses Lied, das fast alle spielten, House of the Rising Sun. Die Mädchen mochten es. Alle mochten es. Nur mit Entfesselung, wie ich sie verstand, mit Entfesselung hatte das nichts zu tun. Oh, Entfesselung, die slowenische Maus. In der täglichen Umgangssprache tauchte der Begriff kaum auf, bestenfalls als Adjektiv. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach etwa spielte in den 70er Jahren unter der Regie von Günter Netzer wie entfesselt. Auch Musikern wurde bisweilen zugestanden, ihr Spiel sei entfesselt. Häufig galt dies für afroamerikanische Jazzmusiker, deren berstendes Free-Jazz-Spiel dem weißen Amerika signalisierte, pass auf, pass bloß auf, wir entfesseln uns. Ich war heilfroh, als mein Vater mir irgendwann ein Saxophon in die Hand drückte und sagte, du musst aber üben, sonst nehme ich es dir wieder weg. Von Anfang an interessierten mich die hohen Tonlagen des Instruments. Der Bereich also, in dem du das Gerät zum Schreien bringen kannst, zum gellenden Schrei. Oft sind zur Erzeugung solcher Töne sogenannte Kunstgriffe nötig, die kaum ein Lehrbuch führt. Als damals der Saxophonist Klaus Doldinger mit seiner Band Passport in der Stadt gastierte, versteckte ich mich innerhalb des Backstage-Bereiches der Halle hinter Paletten und aufgetürmten Getränkekisten, um nicht ins Blickfeld der Ordner zu geraten. Als die Band eine Pause machte, fragte ich Doldinger, ob er mir einige Kunstgriffe zeigen könne. Was er auch tat, satte 10 Minuten lang. Anschließend schlich ich mich wieder nach vorne in die Halle. Und am nächsten Tag übte ich, was das Zeug hielt. Entfesselung, die slowenische Maus. Anfang der 80er Jahre gab es zahllose Bands, in deren Reihen sich jeweils auch ein Saxophonist befand. Auftritte gab es wie Sand am Meer. Selbst in mäßig bevölkerten Städten wie Castrop-Rauxel, Heilbronn oder auch Fulda konntest du mit etwas Glück dreimal in einem Jahr spielen. In meinem persönlichen Blickfeld tauchte zu jener Zeit häufig die Anarcho-Band Schröder Roadshow auf, die nach meiner Erinnerung so gefragt war, dass sie an vielen Tagen oft sogar zweimal an verschiedenen Orten live auftrat. Gerd Köster war der Sänger der vielköpfigen Band. Ein Typ namens Jesus Cannelloni spielte das Saxophon. Keine Ahnung, ob er selber sich diesen Namen verpasst hatte oder jemand anderes. Oder aber, ob er am Ende tatsächlich so hieß. Auf jeden Fall, so fand ich, hatte dieser Name etwas. Und in mir reifte der Entschluss, mir selber bei Zeiten ebenfalls einen Künstlernamen zuzulegen. Irgendwann spät nachts sah ich einen Western. Eine Viehherde wurde darin von A nach B getrieben. Es gab zahlreiche Überfälle, Schießereien und eine Love Story, die zum Glück nicht sonderlich viel Zeit in Anspruch nahm. Ein einsamer Trapper ritt der Herde und ihren Cowboys jeweils etwa einen Tagesritt voraus, um das Gelände zu erspähen. Der Mann gefiel mir nicht schlecht. Im Abspann des Films stellte sich am Ende heraus, dass es sich bei dem Kerl um einen gewissen John Brandenburg handelte. Ich spürte sofort, das war der Name, nach dem ich gesucht hatte. Und so nannte ich mich fortan bei musikalischen Aktivitäten aller Art John Brandenburg. Jesus Cannelloni. Der übrigens verfügte über eine fantastische Gabe. Er war bei Auftritten seiner Band in der Lage, sein Instrument bis 10 Meter hoch in die Luft zu werfen, um es sodann mit größter Lässigkeit wieder aufzufangen. All die in diesem Instrument verankerte Freiheit. Fortwerfen und wieder aufschnappen. Entfesselung. Ich übte, was das Zeug hielt, und brachte es am Ende auf vermutlich knapp 9 Meter. Thank you. The Crusaders, Entfesselung, die slowenische Maus. Irgendwann stellte ich meine Kunstfigur John Brandenburg mehr oder weniger ins Abseits und konzentrierte mich auf andere Dinge. Diese hier. Manchmal noch kamen Leute um die Ecke und fragten, spielst du noch? Ich sagte kurz und stumpf ja und versuchte dann, das Thema zügig in eine andere Richtung zu lenken. Letztens meldete sich ein Kollege, ein Hörfunkjournalist. Er wollte wissen, was ich von der allseits grassierenden Rückkehr des Saxophons, der angeblichen, innerhalb der Popmusik hielte. »Warum fragst du mich das?«, fragte ich ihn. »Du hast das Ding mal gespielt«, sagte er, »und du kennst als Journalist ja einiges von dem, was gerade läuft«, fügte er hinzu. »Lass die Finger davon«, sagte ich, »das Thema wurde schon in zahlreichen Zeitungen und Magazinen behandelt.« Doch der Kollege ließ sich nicht beirren. »Also, was hältst du davon?«, fragte er und nannte, wie einige schon vor ihm, Katy Perry und Lady Gaga als prominente Vertreter einer Popmusik, die eben wieder auf das Saxophon setzt. Nun hatte ich den fraglichen Titel »Last Friday Night« von Katy Perry zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht wirklich im Ohr. Und die Beiträge des zwischenzeitlich leider verstorbenen Saxophonisten Clarence Clemons auf dem aktuellen Lady Gaga-Album klangen mir persönlich ein wenig zu gemäßigt und nach hinten gemischt. Ich sagte, es mangelt ihnen an... Ich rang nach dem fehlenden Wort. Plötzlich hatte ich es. Entfesselung. Dazu verwies ich auf ein Label, dessen teilweise sehr rohe Punk-Wave-Disco-Veröffentlichungen der letzten 10 Jahre nach meinem Wissen weitgehend eben ohne Saxophon ausgekommen waren. Obwohl ich es gerade dort erwartet hätte. Das New Yorker Label DFA nämlich. Kurze Zeit nach meinem Gespräch mit dem Kollegen erwischte ich dann das fragliche Katy Perry-Stück mit dem zwar kurzen, aber brillant schreienden Solo des amerikanischen Bläsers Lenny Pickett. Und dann kam plötzlich auch das Label DFA mit dem neuen Album von The Rapture um die Ecke. Darauf diese fantastische No-Wave-Saxophon-Eskapade gegen Ende des Titels. How Deep Is Your Love heißt er. Wenn auch etwas verhalten gespielt. Um ehrlich zu sein, ich war so beeindruckt, dass ich mir wünschte, wieder einmal John Brandenburg sein zu können. How deep is your love? Oh, how deep is your love? Fesselung. Die slowenische Maus. John Brandenburg. Die Gelegenheit war günstig, als ein Zufall mich vor wenigen Tagen mit einer Elektropunk-Band zusammenführte und wir verabredeten, gemeinsam mal etwas musikalisch zu versuchen. Ich fuhr also mit meinem Instrument auf das Gelände einer stillgelegten Zeche und erledigte meinen Job im Studio der Band dort, so gut es eben ging. Nun ja, wirklich zufrieden war ich zunächst nicht. Irgendetwas fehlte. Ein Bekannter der Gruppe tauchte auf. In seiner rechten Hand hielt er eine mit Luftlöchern versehene kleine Plastikbox. Das Innere der Box war mit Stroh gepolstert. Auf dem Stroh hockte eine kleine Maus. Der Mann hatte das zum fraglichen Zeitpunkt offensichtlich erst ein oder zwei Tage alte Tier, völlig nackt und verlassen, in einem slowenischen Wald gefunden. Es einige Tage mit Milchpulver und Haferflocken aufgepäppelt und es dann mit nach Deutschland genommen. Bewundernd starrte ich das Tier an und dachte unwillkürlich an das alte Lied von Udo Lindenberg. Das Lied vom Scheitern. Er wollte nach London. Der Kerl im Lied und auch ich, wir hatten das nicht hingekriegt. Aber die hier, diese Maus, diese slowenische Maus, die hatte das geschafft. Ich werde sie bald aussetzen hier, wenn sie kräftig genug ist, sagte ihr Ziehvater, der die Box in der Hand hielt. Sie wird wie entfesselt hier herumlaufen, sagte ich und bat darum, meinen Part mit dem Saxophon noch einmal ins Mikrofon schreien zu dürfen. Die Band war einverstanden. Ich will aber die Maus sehen, wenn ich spiele, rief ich. Und so geschah's. Ein neuer Versuch. Und der war deutlich besser als all die Versuche zuvor. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Ciao. Ist er zum ersten Mal von zu Hause weggerannt. Er wollte nach London und später nach Paris. Das waren komische Gefühle, als er nachts an der Straße stand. Den Schlafsack unterm Arm und 30 Mark in der Hand. Er rauchte viele Zigaretten und dann wurde es wieder heller. Morgens um 7 hatten sie ihn, sein Alter war leider schneller. Als er so um 15 war, hat er es noch mal und dieses Mal hat's hingehauen, da haben sie sehr geflucht. Als er 3 Tage später den Eindruck hatte, dass er weit genug weg war, hat er zu Hause angerufen und gesagt, es wäre alles klar. Eigentlich war gar nichts klar und das Geld war auch schon alle. Und nun stand er da in irgendeiner kalten Bahnhofshalle. Was er denn nun davon halten soll. von dieser ganzen Show. Viele Sachen sieht er anders und er glaubt auch nicht mehr so daran, dass es nur an der Umgebung liegt. Vielleicht kommt es doch mehr auf einen selber an. Und nun liest er ein Buch von Hermann Hesse. Und nun macht er Meditation. Doch er findet Jerry Cotton auch sehr stark. Und er lernt jetzt auch noch Saxophon. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. To the strandler, when you feel love, it's the new way, and that's why we say, to the strandler. On the tables, quite Lima's place or Mabel's. Slow and gentle, sentimental, all styles served here. Louis says he prefers laissez-faire's grand. Tired of the tango, fed up with fandango. At Oasis, Eskimos and Chinese.